Ein Wispern lief durch den Saal und einige Ausrufe des Staunens waren zu hören. Es war schon lange nicht mehr vorgekommen, dass jemandem das Kleinod anvertraut worden war. Chiron stampfte einige Male mit den Hufen, bis sich die Unruhe gelegt hatte. Dann sagte er mit tiefer Stimme: »Freunde, verwundert euch nicht allzu sehr. Ich trage Aurin nur für kurze Zeit. Ich bin nur der Überbringer. Bald werde ich den Glanz einem Würdigeren übergeben.« Atemlose Stille hatte sich im Saal ausgebreitet. »Ich will unsere Niederlage nicht mit schönen Worten zu mildern versuchen. Wir alle stehen der Krankheit der kindlichen Kaiserin ratlos gegenüber. Wir wissen nur, dass die Vernichtung Phantasiens mit dieser Krankheit zugleich gekommen ist. Mehr wissen wir nicht. Nicht einmal, ob es überhaupt ärztliche Kunst ist, die sie retten könnte. Aber es ist möglich. Und ich hoffe, dass es keinen von euch beleidigt, wenn ich es offen ausspreche. Es ist möglich, dass wir, die wir hier versammelt sind, nicht alle Kenntnisse, nicht alle Weisheit besitzen. Es ist sogar meine letzte und einzige Hoffnung, dass es irgendwo in diesem grenzenlosen Reich ein Wesen gibt, das weiser ist als wir, das uns Rat und Hilfe geben könnte. Aber das ist mehr als ungewiss. Worin auch immer die Möglichkeit einer Rettung bestehen mag, eins steht fest. Die Suche danach erfordert einen Fährtenfinder, der Wege im Unwegsamen zu entdecken vermag und vor keiner Gefahr und keiner Anstrengung zurückweicht. Mit einem Wort, einen Helden. Und die kindliche Kaiserin hat mir den Namen dieses Helden genannt, dem sie ihr und unser aller Los anvertraut. Er heißt Atreyu und wohnt im gräsernen Meer hinter den Silberbergen. Ihm werde ich Aurin übergeben und ihn auf die große Suche schicken.«